Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Die Annäherung erfolgt, wohl vorbereitet, am 13. Juni 1794. Der Entschluss, euer Hochwohlgeboren, diese Unternehmung durch ihren Beitritt zu unterstützen, wird für den glücklichen Erfolg derselben entscheidend sein. Der Absender ist 35 Jahre alt, lebt seit 6 Jahren in Jena und lehrt an der dortigen Universität für ein karges Salär von 200 Talern im Jahr Geschichte. Sein Name? Friedrich Schiller. Die Unternehmung, für die Schiller den im nahen Weimar lebenden geheimen Rat im herzoglichen Dienst Johann Wolfgang von Goethe gewinnen möchte, ist die Mitwirkung an einer neuen Zeitschrift, deren Titel »Die Horen«, deutsch »Die Stunden«, nicht von ungefähr auf jene antiken Göttinnen verweist, die dem Mythos zufolge alles Menschenwerk überwachen. Entsprechend zielt der hehre Anspruch der Horen auf nichts weniger als »die Verbesserung der Gesellschaft durch die Verbindung von Wahrheit und Schönheit«. Es ist Friedrich Schillers dritter Versuch, sich gegen eine Konkurrenz von rund 750 geisteswissenschaftlichen Zeitschriften als Herausgeber zu behaupten. Wer mehr als 1000 Exemplare pro Ausgabe verkauft, gilt als erfolgreich. Wessen Auflage unter 500 bleibt, dessen Scheitern ist absehbar. So geschehen mit Schillers württembergischem Repertorium, so geschehen mit Schillers Thalia. Bei den Horen soll, ja muss nun alles anders werden. Seit er mit 22 Jahren fluchtartig seine württembergische Heimat verließ, lebt Friedrich Schiller vom Schreiben. Eine wackelige Existenz, trotz des Debüterfolgs der Räuber. Zwar finden sich immer wieder Förderer, allen voran der Dresdner Oberappellationsgerichtsrat Christian Gottfried Körner. Zwar hat Friedrich Schiller durch die Heirat mit der adligen Charlotte von Lengenfeld vor 4 Jahren die erstrebte erste Sprosse auf der gesellschaftlichen Stufenleiter erklommen. Zwar darf er sich seit jenem selben Jahr 1790 Hofrat nennen, dennoch bleibt Geldknappheit in der jungen Familie Schiller ein Thema. Vor einem Jahr hat Charlotte einen Sohn zur Welt gebracht. In 5 Monaten wird eine befristete Rentenzahlung von jährlich 1000 Talern enden. Dazu der Direktor des Goethe- und Schiller-Archivs in Weimar, Bernhard Fischer. Man muss das ja auch so ein bisschen aus dem Lebensweg Schillers und aus dem Lebensplan Schillers heraussehen, dass er mit den Horen glaubte, jetzt eine Zeitschrift zu begründen, die ihm genügend Geld einspielen würde für seinen Lebensunterhalt, für einen gewissen Lebensstandard und vor allen Dingen eine Zeitschrift, zu der er nicht das meiste beitragen musste. Ja, das heißt also, die Autoren sind die anderen und er ist der Herausgeber und er verdient durch das Herausgeben. Jene anderen sind einstweilen der Philosoph Johann Gottlieb Fichte und der Gelehrte Wilhelm von Humboldt. Weitere Autoren wie Johann Gottfried Herder und August Wilhelm Schlegel haben ihre Mitarbeit in Aussicht gestellt. Doch den entscheidenden Auflagenschub verspricht Schiller sich von der Mitwirkung der Nummer 1 unter Deutschlands Poeten, des 44-jährigen Johann Wolfgang von Goethe. Ein Mann wie Goethe, der in Jahrhunderten kaum einmal lebt, ist eine zu hohe Akquisition, als dass man ihn nicht, um welchen Preis es auch sei, erkaufen sollte. Hatte Schiller dem Verleger der Horen, Johann Friedrich Cotta, ans Herz gelegt. Ich bin ungeduldig, ihn zu sehen. Wenige Sterbliche haben mich so interessiert. Sprechen Sie ihn, so sagen Sie ihm alles Schöne von meinetwegen, was sich sagen lässt. Doch der Umworbene zeigte kein Interesse. Zwar sah Goethe den hoch aufgeschossenen Schwaben als kraftvolles Talent, doch haftete Schiller in etablierten Kreisen nach wie vor der Ruf des unartigen Verfassers der Räuber an. Entsprechend enttäuschend, aus der Sicht Schillers, verlief die erste Begegnung. Sein erster Anblick stimmte die hohe Meinung ziemlich tief herunter, die man mir von dieser anziehenden und schönen Figur beigebracht hatte. Ich glaube in der Tat, er ist ein Egoist in ungewöhnlichem Grade. Immerhin bequemte sich der Geheime Rat zu einer Empfehlung an den Herzog, Schiller eine Geschichtsprofessur in Jena zu übertragen. Zumal, so Goethe, diese Akquisition ohne Aufwand zu machen ist. Heißt, dass Schiller seine Tätigkeit ohne Gehalt ausüben sollte. Nolens Volens akzeptierte Schiller den freundlichen Hinauswurf aus Weimar, um bald darauf zu klagen: Diese Professur soll der Teufel holen. Sie zieht mir einen Louisdor nach dem anderen aus der Tasche. Seitdem sind 6 Jahre vergangen. Jahre, in denen sich nicht nur die Koordinaten in Europa verschoben haben, Stichwort Französische Revolution, sondern auch die Gewichte zwischen den beiden Dichterfürsten in spe. Durch seine allgemein als Mésalliance angesehene Liaison mit der 16 Jahre jüngeren Putzmacherin Christiane Vulpius war Goethe nur knapp der Ausgrenzung durch das Weimarer Establishment entgangen. Und auf dem Büchermarkt boomt die Trivialliteratur. Was Wunder, dass Goethe infolge verstärkten Bier- und Weingenusses an Körperumfang zunimmt und zunehmend unter einer Schaffenskrise leidet. Es scheint, als trockne mir nach und nach die dichterische Ader aus. Dennoch lässt er 11 Tage ins Land gehen, bevor er schließlich Schillers Einladung zur Mitarbeit an den Horen beantwortet. Ich werde mit Freuden und von ganzem Herzen von der Gesellschaft sein. Ein freudig begonnener Dialog, der indes gleich wieder zu versiegen droht. Als nach einer ersten Redaktionskonferenz erneut Funkstille einkehrt, fasst Schiller sich daher ein Herz und schreibt Goethe am 23. August 1794, kurz vor dessen 45. Geburtstag, einen weiteren, diesmal sehr persönlichen Brief. Lange schon habe ich, obgleich aus ziemlicher Ferne, dem Gang Ihres Geistes zugesehen und den Weg, den Sie sich vorgezeichnet haben, mit immer erneuerter Bewunderung bemerkt. Sie suchen das Notwendige der Natur, aber Sie suchen es auf dem schwersten Wege, vor welchem jede schwächere Kraft sich wohl hüten wird. Es sind offenbar die richtigen Worte zur rechten Stunde, die Goethe da erreichen. Er lebte wirklich nach Rom in einer teils selbstgewählten, teils durch Isolation hervorgerufenen Einsamkeit. Die wurde durch Schiller einfach durchbrochen, von einem Menschen durchbrochen, den er erstens für überhaupt nicht in der Lage hielt, dass er eben das werden könne, was er dann wurde, und der vor allen Dingen so fremd war. So folgt die Antwort diesmal umgehend. Zu meinem Geburtstage, der mir diese Woche erscheint, hätte mir kein angenehmer Geschenk werden können als Ihr Brief, in welchem Sie mit freundschaftlicher Hand die Summe meiner Existenz ziehen. Schon 3 Tage später schickt Goethe erste Beiträge zu den Horen. Episteln, die offenbar seit längerem in des Dichters Schublade dämmerten. Edler Freund, du wünschest das Wohl des Menschengeschlechtes. Soll ich dir sagen, wie ich es denke? So scheint mir, es bildet nur das Leben den Mann, und wenig bedeuten die Worte. Und die bei Schiller umso weniger Begeisterung wecken, als er sich insgeheim Auszüge aus Goethes neuem Roman Wilhelm Meister versprach. Ihr Geist wirkt in einem außerordentlichen Grade, intuitiv. Kleidet Schiller seine Enttäuschung in lobende Worte, bevor er zur Sache kommt. Dass Wilhelm Meister für unser Journal verloren sein soll, kann ich nicht genug beklagen. Indessen hoffe ich, von Ihrem fruchtbaren Geiste und Ihrem freundschaftlichen Eifer für unsere Unternehmung einen Ersatz dieses Verlustes. Eine Sorge, die sich erübrigt, denn nach einem ersten Vier-Augen-Gespräch wenige Tage später resümieren beide fast wortgleich: Unsere nähere Berührung wird für uns beide entscheidende Folgen haben und ich freue mich innig darauf. Seien Sie versichert, dass ich mich auf eine öftere Auswechslung der Ideen mit Ihnen lebhaft freue. Von Goethe will Schiller vor allem lernen, Zutrauen zur Kraft des Unbewussten, der Natur, wie beide es nennen, zu gewinnen. Dennoch ist es zunächst vor allem Goethe, dessen Werk durch die neue Entente Cordiale beflügelt wird. Beglückt von der Erkenntnis, dass wir so unverrückt zusammen fortgehen, geht ihm die Arbeit am Wilhelm Meister plötzlich zügig von der Hand. Schiller dagegen legt sein Wallenstein-Projekt wieder zur Seite. Vor dieser Arbeit ist mir ordentlich Angst und Bange. Denn ich glaube, mit jedem Tag mehr zu finden, dass ich eigentlich nichts weniger vorstellen kann als einen Dichter. um stattdessen umso engagierter an die selbstgewählte Aufgabe als Goethes Lektor zu gehen. Bernhard Fischer. Wie ein Schwamm lernt er Goethe durch die Werke immer besser kennen. Aber er setzt, und da wird die ganze Sache auch ein bisschen problematisch, er setzt natürlich diesen Goethe mit dieser Kenntnis von Goethe, man könnte fast sagen, er will Goethe besser kennen, als der sich selbst kennt, damit setzt er Goethe unter Druck. Ein Umstand, den Goethe mit wohlwollender Ironie quittiert. Fahren Sie fort, mich mit meinem eigenen Werke bekannt zu machen. Oder ich bitte Sie nicht abzulassen, mich aus meinen eigenen Grenzen hinauszutreiben. Geht ihm ein Eingriff zu weit, so bremst er. Der Fehler, den Sie mit Recht bemerken, kommt aus meiner innersten Natur. Um schließlich dankbar festzustellen, Sie haben mir eine zweite Jugend verschafft und mich wieder zum Dichter gemacht, welches zu sein ich so gut als aufgehört hatte. Allein dem Publikum und der Kritik bleiben die Fortschritte der dichterischen Allianz verschlossen. So finden Goethe und Schiller sich bald in jener elitären Isolation wieder, die man gemeinhin als Elfenbeinturm bezeichnet. Noch einmal der Direktor des Weimarer Goethe- und Schiller-Archivs, Bernhard Fischer. Sie leiden ja auch darunter, dass sie in ihrer wahren Würde eigentlich nicht angesehen werden vom Publikum. Man könnte fast sagen, und deshalb sind sie so stark in der Selbstbetrachtung, was macht der andere? Na, was mache ich, was kann ich lernen? Sie bilden so eine kleine pädagogische Provinz gegenseitig, ne? Dass sie sagen, also alles, was Trubel ist und draußen ist, interessiert uns nicht. Wir leben jetzt in der Klause und wir gucken uns mal gegenseitig auf die Finger und wir konkurrieren miteinander, wir schreiben um die Wette und wir machen Programm und so weiter. Als schließlich gar der Verkauf der Horen schwächelt, greift Schiller zu einem probaten herausgeberischen Mittel und setzt auf Erotik. Ein Vorabdruck von Goethes römischen Elegien soll die Auflage retten. Und belehr ich mich nicht, indem ich des lieblichen Busens Formen spähe, die Hand leite, die Hüften hinab? Heißt es da etwa, jedoch uns ergötzen die Freuden des echten nackten Amors und des geschaukelten Betts lieblicher knarrender Ton? Solchermaßen Eindeutigeres fällt dagegen der Selbstzensur zum Opfer. Dennoch zeigt sich das Weimarer Establishment über die römischen Elegien entrüstet. Die Horen wurden bald zu Huren, spottet August Wilhelm Schlegel, während Goethes Verflossene Charlotte von Stein knapp befindet, sie habe für diese Art Gedichte keinen Sinn. Verriss und Häme auch von den Rezensenten der Konkurrenzblätter. So verwundert es wenig, dass Goethe sich plötzlich der kämpferischen Tugenden seiner jungen Jahre entsinnt. Schlagt ihn tot, den Hund, er ist ein Rezensent. Und Schiller zu einem gemeinsamen dichterischen Gegenschlag einlädt. Eine wahre poetische Teufelei. Jubelt Schiller. Der Titel Xenien, deutsch Gastgeschenke, verweist absichtsvoll auf die gleichnamigen Spottverse des altrömischen Dichters Martial. Denn martialisch sollen die rhythmischen Zweizeiler alsbald den kritischen Zeitgenossen in die Ohren schallen. Gerne plagt ich auch dich, doch es will mir mit dir nicht gelingen. Du bist zum Ernst mir zu leicht, bist für den Scherz mir zu plump. Heißt es da etwa an die Adresse der Kritiker? Der Umstand, dass der Autor des jeweiligen Zweizeilers anonym bleibt, stachelt die Kampfeslust noch mehr an. Hier wieder einige Pfähle ins Fleisch unserer Kollegen. Wählen Sie darunter, was Ihnen ansteht. Wir müssen die guten Freunde in allen erdenklichen Formen verfolgen. Keine Frage, dass die guten Freunde, als die Xenien schließlich in Schillers inzwischen neu gegründetem Musenalmanach erscheinen, alles andere als amüsiert sind. Bernhard Fischer. Es ist eine Abrechnung. Und viele rächen sich auf diese Abrechnung hin dann selbst wieder mit einer Abrechnung. Nun sind sie in der Tat ein Paar und werden von aller Welt als solches wahrgenommen. Entscheidender aber ist, dass sowohl Goethe als auch Schiller über das Spiel mit Versmaß und antikisierender Sprache zu jener Sprachästhetik gefunden haben, die für ihr künftiges Werk bestimmend sein soll. Noch dämmert Schillers Wallenstein in Prosafragmenten dahin, ebenso Goethes Faust, obwohl ihn der Freund unablässig zur Wiederaufnahme drängt. Goethe: Ich wage es nicht, das Paket aufzuschnüren, das ihn gefangen hält. So lässt sich das folgende Jahr 1797 zunächst mit einem freundschaftlichen Balladenwettstreit an, den Schiller mit dem Taucher, dem Ring des Polykrates und den Kranichen des Ibikus für sich entscheidet. Goethe gibt sich bald neidlos geschlagen, um stattdessen in einem einzigen Streich das Epos Hermann und Dorothea in Verse zu setzen. Schiller ist konsterniert. Es ist unglaublich, mit welcher Leichtigkeit er jetzt die Früchte eines wohlangewandten Lebens und einer anhaltenden Bildung an sich selber einerntet. Dennoch wird Goethe den Faust zu Schillers Lebzeiten nicht mehr zur Hand nehmen. Dafür kommt ab 1798, 10 Jahre nach Don Carlos, Schillers dramatische Arbeit in Fluss. Auf Goethes Anregung hin gliedert er den gewaltigen Wallenstein-Stoff in 3 Teile. Und wie Goethe entscheidet er sich für die Versform. Man sollte wirklich alles, was ich über das Gemeine erheben muss, in Versen konzipieren. Denn das Platte kommt nirgends so ins Licht, als wenn es in gebundener Sprechart ausgesprochen wird. War durch die Freundschaft bisher vor allem Goethes Schaffen beflügelt worden, so schreitet ab 1798 Schillers Werk zunehmend voran, getrieben auch von dem Bewusstsein, dass seine Lebensspanne durch die Krankheit absehbar begrenzt sein würde. Ich bin hier fleißig, weil ich mich durch gar nichts zerstreue und selbst keine Komödie besuche, schildert Schiller dem auf Reisen befindlichen Freund seinen Alltag. Glück zu allem, was ihre Einsamkeit hervorbringt, nach eigenem Wünschen und Wollen, schreibt Goethe zurück. Ich rudere in fremdem Element herum. Ja, möchte sagen, dass ich nur drin patsche. Ein Verlust nach außen und ohne die mindeste Befriedigung von innen oder nach innen. Nach wie vor beschert ihm das Weimarer Hoftheater mehr Verdruss als Freude. Obwohl Schiller 1799 mit seiner Familie nach Weimar umsiedelt und Goethe seither nach besten Kräften bei der Theaterarbeit unterstützt. Zwar werden Schillers neu entstehende Stücke, die Wallenstein-Trilogie, Maria Stuart und die Jungfrau von Orléans, vom Publikum gut aufgenommen, doch Kassenfüller bleiben die Unterhaltungsstücke eines August von Kotzebue. Als Goethe sich 1802 mit Kotzebue überwirft und daraufhin das Publikum ausbleibt, kommt es erstmals auch zwischen Goethe und Schiller zur Missstimmung, als ausgerechnet Goethe seinen wirkungsbesessenen Hausautor, Dramaturgen und Freund ermahnt, dass es ihnen möglich sein könnte, gleich anfangs konzentrierter zu arbeiten, damit sie mehr Produktionen und, ich darf wohl sagen, theatralisch wirksamere lieferten. Schillers Antwort erfolgt auf dem Fuße. Sollte mir jemals ein gutes Theaterstück gelingen, so kann es nur auf poetischem Wege sein. Denn eine Wirkung ad extra kann ich mir nie zum Ziele machen. Dennoch widersteht Schiller der spontanen Regung, Weimar für immer den Rücken zu kehren, spürte doch ebenso wie Goethe, dass ihre Freundschaft längst tiefer reicht, als jeder von ihnen es zu Beginn für möglich gehalten hätte. Diese innere Bedürftigkeit, die ja auch die Freundschaft ausmacht, diese innere Bedürftigkeit, die die emotionale Seite ausmacht, die ist bei beiden da. Also sie brauchen das, sie brauchen den anderen. So ist es denn auch beinahe logisch, dass aus dieser innigen Freundschaft schließlich Schillers größter Bühnenerfolg in Weimar erwächst, Wilhelm Tell. Den Stoff hatte Goethe nach einer 1797 in die Schweiz führenden Reise ursprünglich für sich adaptiert, später aber dem Freund zur dramatischen Bearbeitung überlassen. Als die Uraufführung am 17. März 1804 über die Bühne geht, trifft das Stück die Sehnsüchte der nach Befreiung von Napoleons Joch dürstenden Menschen. Es ist indes zugleich Schillers letztes fertiges Bühnenwerk. Ein Jahr nach der Tell-Uraufführung erkranken beide Freunde just zum selben Zeitpunkt. Doch während Goethe sich vom vorübergehenden Verlust des Augenlichts wieder erholt, erliegt Friedrich Schiller am Abend des 9. Mai 1805 seinem langjährigen Leiden. Ein Verlust, den Goethe erst nach und nach realisiert. Nachdem er der Beerdigung ferngeblieben war, schreit es 3 Monate nach Schillers Tod während einer Probe im Weimarer Hoftheater förmlich aus ihm heraus. Ich kann den Menschen nicht vergessen. Zwar gelingt Goethe mit dem Epilog zu Schillers Glocke noch eine posthume Referenz. An seinem Vorhaben, Schillers fragmentarisches Drama Demetrius zu vollenden, scheitert er jedoch. So macht er sich im selben Jahr 1805 endlich daran, den Faust, wie mit dem Freund verabredet, in Verse zu setzen. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Heiße Magister, heiße Doktor gar, und ziehe schon an die 10 Jahre.